Radio Fest. Sonntagsgedanken. Mit Ulrich Kamin. Guten Morgen. Mal eben schnell noch was erledigen. Und auch die Angelegenheit ist wichtig und erlaubt eigentlich keinen Aufschub. Die heutige Technik erlaubt es uns, schnell und sofort zu reagieren. Menschen gehen mit dem Blick auf ihr Smartphone durch die Stadt und machen manchmal sogar vor einer roten Ampel nicht Halt. Sie sind ständig online, dauernd erreichbar, können sofort reagieren. Augenblick mal. 7 Wochen ohne sofort, lautet das Motto der diesjährigen Fastenaktion 7 Wochen ohne der evangelischen Kirche. Seit über 30 Jahren lädt die Aktion ein, die Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu gestalten. Das kann dazu führen, dass bisherige Gewohnheiten durchbrochen werden, die ständige Alltagsroutine hinterfragt wird, dass man sein Leben, seinen Alltag möglicherweise verändert oder wieder neu entdeckt, worauf es ankommt. Bei mir und in meiner Beziehung zu Gott. Alles hat seine Zeit, heißt es im Buch des Predigers. Zeit, mal durchzuatmen, eine Pause einzulegen. Zeit, den Dingen und sich selber eine zweite Chance zu geben, so ahnt Brummer, Geschäftsführer der Aktion 7 Wochen ohne. Manchmal ist es gut, eine Nacht über Dinge zu schlafen, abzuwarten und abzuwägen, statt sofort zu reagieren. Am nächsten Tag sieht die Sache vielleicht ganz anders aus. Und ich kann vernünftiger und sachlicher das Thema angehen. Manchmal ist eine spontane Reaktion gut und notwendig. Manchmal ist es aber auch sinnvoll und besser, in Ruhe nachzudenken und abzuwarten. Etwa 3 Millionen Menschen machen jedes Jahr bei der Aktion 7 Wochen ohne mit. Dazu gibt es wieder einen Fastenkalender für jeden Tag, ein Begleitheft mit Texten zum Motto der Aktion und weitere Angebote und Informationen auf der Internetseite von 7 Wochen ohne. Die Passionszeit ist auch eine Zeit des Verzichts und der kann individuell sehr unterschiedlich aussehen. Die einen verzichten während dieser Zeit auf Alkohol, auf Zigaretten oder auf Süßigkeiten. Andere reduzieren ihren Fernsehkonsum auf die tägliche Nachrichtensendung. Wieder andere nehmen sich vor, weniger Auto zu fahren oder mehr Zeit für persönliche Kontakte zu haben. Darüber hinaus bietet die Passionszeit die Chance, ein Stück bewusster des Leidens und Sterbens Jesu Christi und seiner Auferstehung zu gedenken. Viele Gemeinden bieten in dieser Zeit auch verschiedene Formen von Passionsandachten an, die zu den unterschiedlichsten Zeiten stattfinden. Die entsprechenden Angebote stehen in den Gemeindebriefen und in der Tagespresse. Das wünsche ich Ihnen und mir, dass es uns in der vor uns liegenden Passionszeit gelingt, ein wenig zu entschleunigen und Zeit zu nehmen für sich und für Gott. Einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche wünscht Ulrich Kamin, Evangelische Kirchengemeinde Oer-Erkenschwick. Radio Fest, Sonntagsgedanken, 100% von hier.